Deutsche! Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermudafunk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 18.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung und ich begrüße heute den Moritz. Ja, guten Tag. Hallo Moritz. Moritz kommt aus Bonn extra hierher in diese Sendung, weil du hast ein paar Projekte am Start und von denen möchtest du berichten. Genau, so sieht's aus. Ja. Also, es ist so mehr oder weniger hier ein Blind Date. Du hast mich angeschrieben genau. Und ich habe dich eingeladen. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Irgendein Gewalttäter oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich habe dich hier in die heiligen Hallen des Pogo-Radios gelassen. Und jetzt möchte ich gern wissen, was du hier vorstellen möchtest. Ja, also in erster Linie bin ich heute hier, um über mein kommendes Filmprojekt zu reden. Oder das heißt kommend, das ist im Grunde auch schon seit 6 Monaten in der Mache. Es wird ein Horrorfilm namens Thief. Wie der Dieb. Genau, ja. Wie der Dieb. Ja. Und ja, dafür möchte ich ein bisschen die Werbetrommel rühren, vor allem, weil wir demnächst eine Crowdfunding-Aktion vorhaben. Bei Start Next oder wo? Genau, bei Start Next. Ja. Und deshalb bin ich hier. Und es ist schön, dass das so schnell geklappt hat. Ja, was für ein Film wird es werden? Gibt es dann so einen Kurzfilm oder ein stundenlanger Film oder wie? Oder was? Ja, also es wird eher ein stundenlanger Film, also er soll 90 Minuten lang werden. Ja. Und ist auf jeden Fall ein Horrorfilm und mischt so ein bisschen die Genres Haunted House, also mit so Spukhäusern. Das ist ja momentan, gibt es da auch irgendwie so gerade ein paar neuere Filme, so Insidious oder Conjuring, das sind so aktuelle Filme, die so ein bisschen in die Richtung gehen und ich mische das mit 70er Jahre Italo-Horror. Das ist nämlich so mein Steckenpferd. Ja, und hast du Erfahrung mit Filme machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich drehe so seit etwa 10 Jahren Kurzfilme. Also habe diverse Kurzfilme gedreht, ein paar Musikvideos für Metal-Bands oder Rapper und sowas. Mhm. Und habe halt einen längeren Film schon gedreht, eine Dokumentation. Das war halt der Film Punk in Bonn, der Film Volume 1. Punk in Bonn. Genau. Den habe ich mal vor vielen Jahren gesehen. Wann kam der raus? 2012. Ja? Ja, vor vielen Jahren, vor 3 Jahren. Ja. Okay. Ja, Zeit ist schnelllebig. Ja. Um was ging es in dem Film? Nochmal kurz zurück zu dem Punk in Bonn. Das war eine Dokumentation, die im Grunde 25 Jahre Bonner Punkgeschichte abgedeckt hat. Also ich habe da altes Material von Leuten bekommen, was ich halt zusammengeschnitten habe mit aktuellen Interviews und teilweise aktuellen Konzertmitschnitten und alten Konzertmitschnitten. Und das ist dann eine 2-stündige Doku gewesen, die halt quasi 77 bis 2012 abdeckt, den ganzen Aber Zeitraum. Aber das ist ja, ich meine, hat man was hat man da für Aufnahmen vor sich? Super 8-Filme oder was? Oder? Ja, also wobei das jetzt... Beta, Max und keine Ahnung was. Ja, also das Gute oder ich weiß nicht, ob es jetzt so gut war. Ich habe das halt alles dann halt schon als VHS bekommen, was jetzt wahrscheinlich der Qualität nicht zuträglich ist. Ja. Aber es war halt einfacher, das dann zu digitalisieren. Und es ist ja ein Punkrock-Film. Also ja. Das Bild muss jetzt nicht HD sein. Ne? Und welche Bands haben das so hauptsächlich, waren das so im Mittelpunkt gestanden bei Punk in Bonn? Also ich habe schon versucht, dass die alle etwa gleichberechtigt nebeneinander stehen, aber natürlich sind so die... Also Kanalterror, Toxoplasma... Ja, Toxoplasma... Nee, stimmt, sind ja gar nicht aus Bonn. Genau. Ja. Wobei wir den Stefan von Toxoplasma, der war zum Beispiel auch dabei, weil er ja eine Zeit lang bei Kanalterror gespielt hatte. Ja. Ja, und ansonsten, klar, also eigentlich alle Bonner Bands, ob's, also jetzt die bekannten natürlich, Molotow Soda, Hammerhead und sowas, ne? Und, ja. Aber halt auch die unbekannteren, kleineren und auch neueren Bands, wobei wir da schon ein bisschen versäumt haben, so die ganz aktuellen letzten Bands, so wie Fünf Dosen Gute Laune, die halten mir das immer vor, dass ich sie nicht dabei hatte. Ah ja, dann muss ich also noch eine Fortsetzung drehen. Ja, ja, genau, Fünf Dosen Gute Laune, der Film wird das dann. Genau. Ja, und kann man sich den Film irgendwo runtersaugen oder... wo kann man sich denn nochmal angucken? Also momentan kann man ihn leider irgendwie gar nicht groß gucken, weil ich einfach gerade keine DVDs verkaufen kann, weil das irgendwie zu kompliziert ist mit aus diversen Gründen. Ja. Aber ich habe schon vor, wenn ich demnächst mal ein bisschen Geld habe, den dann mal ganz offiziell bei der GEMA anzumelden und FSK prüfen zu lassen, sodass er dann auch wirklich verkauft werden kann. Warum stelle ich nicht einfach irgendwo hin ins Internet und spare schon einen Haufen Geld? Das mache ich wahrscheinlich parallel dazu. Dann brauchst du nicht mit der GEMA anmelden und mit FSK und was ich alles. Ja, aber dann hätte man zum Beispiel den Vorteil, dass man den vielleicht auf irgendeinem kleineren Sender auch mal zeigen könnte, in einer geschnittenen Form. Ach so, ja nee, dann nehmen die wahrscheinlich nur irgendwie ein paar Sachen raus und verwurschteln den dann wieder bei Arte Drex oder sowas. Genau sowas vielleicht. Ja, aber ob du dann und die Protagonisten damit glücklich sind, ist die andere Frage. Ja gut, also der steht, ja. Also das steht jetzt momentan, ist da auf jeden Fall nichts geplant, aber auf jeden Fall wird es ihn irgendwann mal wieder geben oder ich lade ihn irgendwann mal hoch. Ja. Punk in Bonn. Ich habe den auch irgendwo noch irgendwie, ich habe den mal gesehen. Ja, war ganz gut, hat einen ganz guten Eindruck hinterlassen, aber ich kann nicht mehr wirklich sagen, was da jetzt war. Genau. Ja gut, und das neue Projekt ist dann das Thief. Genau. Was du vorhast. Und 90 Minuten Spielfilm, das heißt für mich irgendwie, das ist irgendwie, auch wenn das jetzt Low Budget ist, kostet es ja trotzdem so viel, wie wenn man ein kleines Haus baut, ne? Ja, zum Glück nicht ganz so viel. Also der Vorteil ist bei mir auf jeden Fall, dass ich halt schon so lange Filme mache und halt auch sehr umtriebig bin, würde ich mal sagen, dass ich halt echt ziemlich viele und auch ziemlich fähige Leute kenne. Also ich habe jetzt zum Beispiel für den Film Schauspieler dabei, die im Notfall halt auch bereit sind, umsonst zu spielen oder auch mein Kameramann. Also es sind halt Leute, die halt vor allem aus Bock an der Sache dabei sind, aber halt trotzdem keine Amateure. Ne? Ja, da kann ich den Ulla Fasnacht empfehlen von Auweia, den Sänger. Okay, was macht der? Der ist ja Schauspieler vom Beruf. Ah, okay. Bloß man sieht ihn nie. Ja gut, das wäre ja vielleicht eine Möglichkeit. Ja, der hat auch bei dem Chaos-Tage-Film mitgespielt. Okay, den habe ich auch gesehen. Ja. Der hat ja diese berühmte Rolle, wo er sagt, ey, das ist Punk, das rafft er nie. Ah, okay, dann weiß ich, wer das ist. Genau. Ja. Und der ist ja wandelbar, also der ist Schauspieler halt, ne? Uh-huh. Und ich denke mal, so jemand macht da auf jeden Fall gern mit. Ja, gut zu wissen, also. Und da hätte ich noch einen Schauspieler an der Hand, der sich auch in einem Genre, einem Horrorgenre gut auskennt und selbst schon Kurzfilme gemacht hat. Mhm. Das ist der Justus. Okay. Von der Band Cannibal Krach, der Sänger. Achso, ja, die wurden mir von Moritz von Grindhouse sehr ans Herz gelegt. Ja, und der ist da, der macht auch so Kurzfilme und sowas und ist auch schauspielerisch unterwegs und hat auch schon irgendwie schon in ein paar Filmen irgendwelche bösen Nazis gespielt oder so. Mhm. Er allein. Ja. Ja, also bei Interesse einfach mal melden. Ja. Also du brauchst Schauspieler, bist du schon sozusagen versorgt oder? Ja, also wir haben noch so ein paar kleinere Rollen zu besetzen. Wir suchen zum Beispiel noch eine Polizistin, so im Alter von 25 bis 35. Am besten eine, die das auch wirklich von Beruf macht, weil die kann ja gleich die Uniform mitbringen. Das wäre optimal, genau. Ja. Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja. Ja, also so machen die das bei RTL auch, ne? Ja, ja, klar. Nee, und dann hätten wir auch wieder Budget gespart, ne? Ja. Also. Ja, besorgt dir mal so eine Uniform für einen Film. Du wirst arm von. Nee, klar. Also ich hoffe auch wirklich, dass viele Polizistinnen hier die Sendung halt hören. Ja, machen sie, ja klar. Das ist eine polizeifreundliche Sendung hier. Absolut. Ja. So viel Falschparker, wie ich anzeige, also muss es sehr polizeifreundlich sein. Nee, Quatsch. Was steht denn hier im Chat? Wir haben hier auch eine Online-Redaktion, die sich hier im Chat mitvergnügt und uns, wenn es sein muss, auch verbessert und korrigiert. Mhm. Was ist für Italo-Horrorfilme denn charakteristisch? Fragt der Hoshi. Ja, es ist vielleicht eine ganz gute Frage. Und, der Hoshi hat nur gute Fragen. Absolut. Ja, also charakteristisch, also das ist im Grunde der Italo-Horrorfilm, den ich meine, der erstreckt sich so von den Mitte 60ern bis frühe 80er. Und was sehr charakteristisch ist, ist, glaube ich, dass die teilweise sehr kunstvoll inszeniert wurden. Also zum Beispiel ist mein Lieblingsregisseur Dario Argento, an dem sich jetzt auch mein Film Thief sehr orientiert. Und der ist einfach ganz toll, was so die Kameraführung, Kamerafahrten, Ausleuchtung angeht. Das ist immer ziemlich spezielle Musik. Also die meisten Leute werden ja zum Beispiel Italo-Western kennen. Das sind meistens Ennio Morricone, ne? Genau, der hat zum Beispiel auch großartig. Genau, der hat zum Beispiel halt auch mit Dario Argento zusammengearbeitet und auch für den ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Also vor allem die Inszenierung ist sehr charakteristisch für einen Italo-Horrorfilm. Also die etwas kunstvollere, als man das vielleicht heute kennt. Ja, heute kennt man eigentlich gar keine Filme mehr aus Italien, ne? Nee, die ist leider ziemlich Italien tot. Italien ist tot, was Filme angeht. Ja, leider. Ja. Haben die irgendwie vergessen, irgendwie Nachwuchs zu fördern? Ja, ich weiß nicht, was da passiert ist. Die sind irgendwann in den 80ern alle abgeschmiert. Und die großen Regisseure, die machen heute Filme fürs Fernsehen. Also, schade ist das. Mhm. Ja, okay. Das war gerade eben übrigens Impact. Du hast heute die Musikauswahl zusammengestellt. Genau. Erzähl mal was zu dieser Band. Ja, was gibt's da zu erzählen? Also es ist eine Bonner Hardcore-Band. Ich meine, die Platte, die ist irgendwann so Mitte der 70er bei einem Bonner Label erschienen. Adios Compañeros heißt die Platte. Und mittlerweile gibt's die Band quasi wieder als Winchester 73, die halt auch ein paar Lieder von Impact noch im Programm haben. Mhm. Wie sieht's eigentlich aus in Bonn? Ich krieg davon gar nichts mit. Also ich krieg viel nicht mit, aber wo kann man da so abends hingehen? Boah, das ist relativ bescheiden, die Auswahl. Also was natürlich ein Laden ist, der immer eine Anlaufstelle ist, ist halt das Bla. Da sind auch regelmäßig Konzerte. Kult 41, da veranstaltet zum Beispiel hier der Dominik von Molotow Soda irgendwie regelmäßig Konzerte seit einiger Zeit. Die sind nur leider immer so früh, dass ich dann, also ich schaffe das arbeitstechnisch meistens nicht. Ja, stimmt, wegen Nachbarn, ne? Ja, das ist ziemlich doof. Müssen immer ganz früh aufhören. Mhm. Ja. Gut, und sonst gibt's noch das Limes, ne? Das ist hier so eine Punk-Kneipe in Bonn. Mhm. Das war's dann aber. Ja, vielleicht reicht's ja auch, ne? Ja, mir auch. Außerdem wird jetzt bald wieder wärmer, Sommer, da kann man draußen rumhängen. Genau. Da brauchen wir keine Kneipen. Ja, die nächste Band. Oder soll man von dem Lied, von dem Film vielleicht mal so eine Melodie spielen? Ja, das wird sich ja gerade anbieten, auf jeden Fall. Ja? Hm? Aber wir sind jetzt noch nicht fertig mit dem Thema, ne? Wir können gerne noch was darüber reden. Obwohl ich das jetzt gerade so abgewürgt habe. Hm? Aber wir reden jetzt nach diesem, was ist denn das jetzt? Ein Lied oder was kommt da jetzt? Genau, also das ist ein Stück aus dem Soundtrack, der tatsächlich schon komplett fertig steht, der Soundtrack. Den hat ein Freund von mir gemacht, der Thomas Matern. Der halt auch bei einer Kölner Punkband bei In 4 auf 4 Gitarre spielt, meine ich. Eine Band, die hier auch gern mal gesehen ist als Gast. Genau. Die haben mir nämlich auch was zugeschickt und ich habe dann gesehen, auf Bandcamp gibt es das alles auch und habe mir das runtergeladen und da hören wir auch nachher noch ein Lied von denen. Mhm. Ist noch gerne gesehen und können sich ja melden, können wir einen Termin machen. Ich habe dich unterbrochen. Was gibt's noch zu sagen? Ich meine, Thomas ist halt, den habe ich halt auch über meinen Punk in Bonn Film kennengelernt. Mhm. Also wie sehr viele interessante Leute. Und das Tolle ist, dass wir halt direkt irgendwie festgestellt haben, dass wir halt beide genau halt auf diese Italo-Horror-Sachen stehen. Und den Soundtrack, den er gemacht hat, der ist halt eigentlich genauso, wie ich einen Soundtrack haben möchte. So, ohne dass ich jetzt selber Musiker bin. Also so. Ja. Das beantwortet vielleicht dann auch schon mal einen ganz kleinen Teil der Frage, was charakteristisch ist für Italo-Horrorfilme. Wobei es jetzt nicht der typische Track ist, einfach mal reinmachen. Ja, ich mach's mal so. Ich mach mal an. Genau. Ja, das ist Filmmelodie aus dem Film Thief, der im halben Jahr dann gedreht wird. Ja, das ist der Plan, genau. Ja. Und wie lange schätzt du, wie lange werdet ihr dran hängen? Mit allem drum und dran? Also mit allem drum und dran. Ich bin da jetzt seit etwa einem halben Jahr mit beschäftigt, also quasi mit der, ja, von der Idee an bis jetzt. Also was bis jetzt passiert ist halt, dass wir den Soundtrack haben, wir haben Castings gemacht, uns Drehorte angeguckt, Storyboards gezeichnet, was weiß ich. Also Das Drehbuch ist fertig? Ja, schon längst. Ja, ja, genau. Und im Grunde geht es jetzt nur darum, dass wir halt noch Geld irgendwie generieren wollen für den Film. Ja. Und dann werden wir den halt Ende des Sommers drehen. So, und geplant sind 10 Drehtage. Und danach werde ich dann wahrscheinlich noch Ewigkeiten halt alleine dann daran schneiden. Sprich, dass er dann irgendwann. Also 10 Drehtage. Jetzt ein Tatort zum Beispiel hat 20 Drehtage. Ja, aber die haben auch einfach das Hundertfache an Budget. Die haben natürlich Hundertfache an Budget, aber die haben natürlich in den 10 Drehtagen sind die natürlich auch professioneller aufgestellt. Ja, klar. Da kann natürlich sein, dass ihr dann wahrscheinlich noch mehr Drehtage braucht. Ja, gut, also die Option hat man auf jeden Fall. Wobei ich halt auch glaube, das hat viel mit der Planung zu tun. Also weil ich wirklich für jede Szene werde ich Storyboards machen und vorher mit dem Kameramann alles absprechen. Also das kriegt man auch hin in 10 Tagen, glaube ich, notfalls. Ja, Vorbereitung ist das Wichtigste. Auch was ich das Wichtigste überhaupt an allen Filmen finde, ist ein gutes Drehbuch. Finde ich weil, auch, ja. Weil, ob das danach dann irgendwie mit Schauspielern gespielt wird oder mit dem Kasperletheater, ist egal, sondern die Story. Wenn die Story reißend ist und was transportieren kann, dann ist es egal, ob das Haus jetzt da hinten dran aus Pappmaché ist oder in echt oder ob jetzt der Typ wirklich explodiert oder das nur so irgendwie reingemalt ist ins Bild. Das ist egal. Ja, weil die Fantasie kann ja viel, was man so mit Geld nicht machen kann, ersetzen. Ja, das stimmt. Also da stimme ich dir fast zu. Also es ist auf jeden Fall so, dass ein Film mit einem schlechten Drehbuch höchstwahrscheinlich kein guter Film mehr wird. Nee, dann ist alles vorbei. Ja. Ja gut, und du bist dann halt jetzt, weil dir selber wahrscheinlich die finanziellen Mittel fehlen, hoffst du, dass du da halt über Crowdfunding da irgendwas zusammenbekommst. Genau. Aber was kannst du den Leuten bieten, die da dir Geld spenden? Oder nicht spenden, sondern ja im Voraus bezahlen eigentlich, ne? So läuft das ja, ne? Genau. Die bekommen dann eine Kopie von dem Film oder ein T-Shirt oder. Ja, also genau, also beim Crowdfunding ist es ja üblich, dass man halt verschiedene Dankeschöns anbietet für verschiedene Geldbeträge. Ja. Und da fangen wir halt an mit 5 Euro, dafür kriegt man halt ein Dankeschön im Abspann. Ja. Das ist so Usus, ne? Ja. Bis hin zu, ich weiß nicht, ich habe das noch nicht genau durchdacht, weil das halt in etwa 2 Wochen startet, aber wir haben halt auf jeden Fall, wollen wir als Dankeschön nichts anbieten, was man später kaufen kann. Also sprich, man kriegt nicht einfach irgendwie eine DVD oder eine Blu-ray, sondern wir wollen auf jeden Fall alles irgendwie limitiert haben. Eine Blu-ray gibt es noch? Ja, natürlich. Ja. Okay. Ich habe gedacht, in Zeiten von Netflix und so weiter hat sich das alles erledigt. Nee, also der Film, der richtet sich auch wirklich an die Hardcore-Horror-Nerds. Und das sind auch die Leute, die sich auch einen Film kaufen, so wie ich. Ja, okay. Ja, das stimmt, ja. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich bin halt überhaupt kein Filmnerd. Okay, ich gucke mal viele Filme an, aber halt meistens so im Stream und habe auch keine großartige Sammlung und will damit jetzt auch gar nicht mehr anfangen. Und was wollte ich jetzt sagen? Horror ist eigentlich auch nicht so meins. Ich habe da immer ein bisschen Angst, ne? Also es gibt ja so die klassischen Horrorfilme, so Tanz der Teufel oder Omen oder sowas. Mhm. Da könnte ich eigentlich, würde ich am liebsten abschalten. Ja. In welche Richtung geht denn dein Horrorfilm? Also es gibt ja auch Sachen, jetzt zum Beispiel The Walking Dead gucke ich liebend gerne. Mhm. Ist ja auch Horror irgendwie. Ja. Ist für meine Begriffsverhältnisse. Da sind zumindest Zombies dabei, das spricht schon mal dafür. Ja. Aber was für ein Horror ist das, was da die Zuschauerin erwartet? Also eher die bisschen subtilere Variante. Also ist vor allem spannend. Es wird auf jeden Fall kein Splatter-Film. Also jetzt wird nicht wie Tanz der Teufel und es soll halt auch nicht trashig werden, sondern halt irgendwie eine gute Story haben wir. Also nicht so gespaltene Schädel und sowas. Nee. Also es geht eigentlich konkret halt um einen jungen Mann, der wohnt alleine und hin und wieder verschwinden halt irgendwelche Sachen. Also es fängt an irgendwie mit Bekleidung oder das Feuerzeug ist ständig weg. ja, irgendwann fangen halt an, wichtigere Sachen zu verschwinden. Also ne, was halt quasi erstmal so eine ganz alltägliche Sache ist, weil jeder ja mal irgendwie was sucht oder verloren hat. Ja. Ne? Das wird halt immer mysteriöser, bis hin dazu, dass die Freundin dann tatsächlich über Nacht verschwindet. Sowas wie Fenster zum Hof oder so? Ja, also es geht also zumindest auf jeden Fall in diese, also es ist näher an das Fenster zum Hof als an Tanz der Teufel auf jeden Fall. Ja. Fenster zum Hof, das war doch das, wo der Typ in die Wohnung eingezogen ist, wo die vorher aus dem Fenster gesprungen ist, ne? Ja, irgendwie sowas, ne? Das ist der mit Johnny Depp, ne? Nee, ich glaube, das ist ein alter Film. Ach so, ja. Ein alter Film. Ist vielleicht sogar Alfred Hitchcock oder sowas? Ja. Die Online-Redaktion weiß da bestimmt Bescheid. Nein, natürlich ist das Alfred Hitchcock. Ich würde auch gerne... wo es dann irgendwie... der lebt dann in dem Zimmer und findet dann so Sachen von der... Nee, das ist mit James Stewart, der an Rollstuhl gefesselt den ganzen Tag so den Hinterhof seiner Nachbarschaft beobachtet und dann halt einen Mord mutmaßt. Ach so. Nee, mir fällt jetzt ein anderer Film ein. Auf jeden Fall springt er dann selber aus dem. Der hat dann irgendwie so ein Loch in der Wand entdeckt, wo er dann so reinpoolt. Man weiß nicht genau warum. Mhm. Und irgendwann springt er dann aus dem Fenster. Und ist aber noch nicht tot und krabbelt dann die Treppe hoch und stürzt sich nochmal raus. Ist, glaube ich, ein anderer Film gewesen. Ja, ich glaube. Auf jeden Fall war der ziemlich krass unterwegs. Also. Ja, und es lag halt daran, weil die Frau, die da vorher drin gewohnt hat, in der Wohnung selber aus dem Fenster gesprungen ist. Und da schließt sich der Kreis wieder. Okay. Ja, kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Das war, glaube ich, ein französischer Film oder sowas. Ja, so in Schwarz-Weiß und so. Ach so, Schwarz-Weiß. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Schwarz-Weiß war, weil das so alt war, oder weil Schwarz-Weiß, weil es halt cool ist. Mhm. Also dein Film ist in Farbe? Genau. Ja. Ja. Also Farbe ist halt auch ganz wichtig, weil wir ja auch ganz toll ausleuchten möchten mit vielen schönen Farben und sowas. Ja, also. Ja, ich finde dieses Schwarz-Weiß finde ich eigentlich auch, in der Fotografie finde ich das ein bisschen abgeschmackt. Mhm. Ja, es sollte halt irgendeinen Grund geben. Ziemlich billiges Stilmittel eigentlich. Mhm. Weil das Leben ist ja auch Farbe. Ja. Na, also Schwarz-Weiß existiert ja nur deswegen, weil es technisch nicht möglich war. Mhm. Aber sonst ist ja eigentlich natürlich, ist ja alles, ist ja Farbe. Ja, finde ich auch. Also ich finde auch, wenn ein Film schwarz-weiß ist heute, dann sollte das halt irgendwie einen Grund dafür geben und nicht nur, weil es irgendwie hip oder cool ist oder so, ne? Ja, hier ist noch was, der Hosche hat noch gemeint, es gibt ja Fördergelder von Filmförderung, NRW und sowas, wo ja auch ziemlich eigentlich jeder kleine Film irgendwie versucht, irgendwie gefördert zu werden. Ja, also das versuche ich natürlich, versuche ich natürlich auch. Also wobei ich mich jetzt nicht an die Filmförderung NRW wenden möchte, sondern das ZDF, das hat auch eine Filmförderung. Und die haben vor ein paar Jahren halt auch... Das kleine Fernsehspiel, ne? Richtig, genau. Ja. Genau. Und die haben halt nämlich genau für das kleine Fernsehspiel auch vor ein paar Jahren einen Zombie-Film namens Rambock produziert. Das heißt, der war geil. Ja, eben. Also, das war in Berlin im Hinterhof, ne? Genau. Der war super, ja. Also das heißt, mittlerweile kann man sich sogar beim ZDF irgendwie melden, weil es schimpfen ja immer ständig alle über die Filmförderung. Ich selbst habe da jetzt nicht so die Riesenerfahrung mitgemacht, aber grundsätzlich sieht man ja, dass die Filmförderung ja auch ein bisschen mit der Zeit geht und Horrorfilme produziert. Insofern ja, deshalb drehen ja alle Leute irgendwie im Saarland irgendwas, weil die Filmförderung Saarland irgendwie... ziemlich nichts zu tun hat und da gibt es immer was abzugraben. Ja, oder der Film wird dann irgendwie plötzlich dann in Hamburg irgendwie gedreht, damit die Filmförderung Hamburg auch noch was dazu bezahlt. Mhm. Also man lässt sich dann die skurrilsten Sachen einfallen. Mhm, genau. Ja. Aber da kennst du dich aus mit so Sachen, mit wo man Kohle abgreifen kann. Ja, also so ein bisschen schon. Also weil es ist ja deutsche Kultur, ne? Mhm. Was du dann auch machst, ne? Und die muss ja gefördert werden. Absolut. Also ich finde auch, dass gerade der Horrorfilm halt deutsches Kulturgut ist, ne? Weil die ersten Horrorfilme, die überhaupt irgendwie weltweit für Aufmerksamkeit gesorgt haben, das waren ja alles deutsche Filme, so wie Nosferatu, Der Golem, mhm. Das Kabinett des Dr. Caligari, also... Da könnte man dran anschließen an die Tradition, finde ich, in dem Fall. Ja, genau. Mhm. So kann man das auf jeden Fall begründen. Habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ja, ja, die sind halt alle, also diese ganz viele Kreative, die sind ja halt 33 geflüchtet. Ne? Und dadurch, ach so. Also weil gerade der Horrorfilm, das wäre ja irgendwas, was überhaupt nicht gegangen wäre, also weil der auch so expressionistisch war zu der Zeit und so. Ja. Die haben dann halt in Hollywood weitergemacht. Ne? Und damit war dann so die eigentliche gute Szene von anfangs irgendwie tot, bis heute, finde ich. Ja, ja, klar. Ja, habe ich mir noch gar nicht so überlegt. Ja, die Nazis sind schuld, wie immer. Wie immer, ja. Der eine Film, apropos Nazis, da fährt man die Nazis da, die Weltraum-Nazis. Iron Sky. Genau. Mhm. Der fällt mir ein, der ist ja auch viel in Deutschland gedreht worden. Genau, und das ist ja auch so, dass der Prototyp des Crowdfunding-produzierten Fanfilms. Stimmt, genau. Mhm. Ja. Auch die haben ja rumgemacht, ne? Ja, ja. Das hat ja ewig gedauert, ne? Ich habe gedacht, das ist alles nur Quatsch. Mhm. Da war ja echt Crowdfunding 2-3 Jahre oder sowas. Ja, ja. Bis er endlich mal im Kino war. Mhm. Und da war ich etwas enttäuscht, bisschen. Ich fand den auch nicht gut. Nee. Aber die Idee und alles war ja super, ne? War ja alles super umgesetzt. Aber da hat das Drehbuch, daran hat es gescheitert. Mhm. Die waren 1000 super geile Ideen, aber insgesamt dann hat es dann irgendwie überhaupt nicht gepasst. Und das meine ich damit mit geilem Drehbuch. Mhm. Das hat da gefehlt. Weil die Ideen an sich, dass die Nazis auf dem Mond irgendwie eine geheime Basis haben, um dann die Weltherrschaft ist ja erstmal cool. Mit UFOs irgendwie die Weltherrschaft zu übernehmen und sowas, das war alles irgendwie eine super spitzen Idee. Aber insgesamt halt, drehbuchtechnisch hat es halt irgendwie, und das ist ja das, was eigentlich am Anfang stehen muss. Mhm. Das hat ja irgendwie nicht geklappt. Naja. Wir machen musikalisch weiter, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, was ist denn jetzt hier das Fuckpick? Fuckpick, das ist so eine englische Grindcore, Death Metal, Necropunk Band. Also so ziemliches Geballer, finde ich ganz cool. Ja. So, eine Frage vom Hoshi. Vom Hoshi kommen ja nur die guten Fragen. Lies du mal vor. Oder ich lese vor, du musst beantworten. Ja, machen wir so. Frage an Moritz. Vor ein paar Jahren gab es mal einen deutschen Splatterfilm mit dem Titel Das Koma-brutale Duell. Hast du den gesehen? Wenn ja, wie fandest du ihn? Ja, scheiße. Also das ist gar nicht mein Fall. Um was geht's da? Oder ist es interessant? Oder wahrscheinlich. Boah, das weiß ich nicht mehr. Das ist halt wirklich diese total grutzigen Amateur-Splatter-Trash-Filme. Also, sowas fand ich mit 12 ganz cool auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, das ist auch. Kann man mal machen, ne? Kann man dann ins Internet stellen und dann hat es dann Spaß. Ja, aber sieht man sich schnell satt dran an sowas, finde ich. Ja. Ja, so gibt man es auch. Ja. Mhm. Denkst du auch irgendwie, ja, schön. Aber der scheitert meistens am Drehbuch, ne? Weil halt die Idee irgendwie schlecht ist. Ja, also bei das Koma-brutale Duell, ohne das jetzt beschwören zu können, bin ich sogar sicher, dass die nicht mal ein Drehbuch hatten. Ja, also. Das kommt auch noch dazu, ne? Die denken, das wird schon, ne? Und dann irgendwann so am Schluss lassen sie sich dann noch ein Ende einfallen, weil sie nicht wissen, wie es zu Ende ist, ne? Mhm. Das ist wie wenn du einen Witz erzählst, aber die Pointe fehlt. Ja, also wenn man ein Drehbuch schreibt, dann sollte man halt am besten nach dem Anfang auch direkt das Ende kennen. Das hilft schon mal auf jeden Fall, um darauf hinzuschreiben. Ja, und wenn man halt einen Film dreht, der wird ja nicht chronologisch gedreht, so wie, ne? Sondern das ist ja höchst komplizierte Angelegenheit. Ja, absolut. Dass selbst die Schauspieler, die da mitspielen, eigentlich gar nicht wissen, wie der Film eigentlich funktioniert. Also die wissen dann am Schluss auch gar nicht, ob das jetzt ein Splatterfilm wird, ein Horrorfilm oder ein Romantikfilm. Nee, klar. Also gerade so die Schauspieler, die jetzt nicht jeden Tag dabei sind, die müssen halt da vertrauen, dass das halt was wird oder ja, nicht. Ja, genau. Mhm. Ja, ich finde es schon mutig von dir, sowas zu machen, weil du ja viel Zeit rein investierst. Absolut, ja. Und auch wenn der Film dann fertig gedreht ist, da muss ja dann auch geschnitten werden und nachvertont und alles Mögliche. Das ist ja Hölle. Ja, aber im positiven Sinne. Ja. Ja. Hast du daheim so einen fetten Computer, wo du das alles so machen kannst? Oder musst du dich da irgendwo einmieten? Ja, so das Schneiden, das kann ich zu Hause machen. Also da bin ich soweit ausgerüstet. Das wird dann wahrscheinlich schwierig, wenn man den dann tatsächlich mal irgendwie im Kino zeigen möchte. Da muss man den halt irgendwie auf ein anderes Format rumrendern. Ach, in den Programmkinos kannst du einfach eine DVD einlegen. Ja, das geht, das stimmt. Ne? Also das sind die soweit heute, also was heißt heute, ich kenne viele Programmkinos, also so, wo so, sagen wir, 100 Leute reinpassen. Mhm. Da legen die einfach eine CD ein und schmeißen dann mit Videobeamer an die Wand. Ja klar, das stimmt. Also so lief auch mein Punk-and-Bond-Film. Der lief ja auch in ein paar Städten und da habe ich auch immer nur die CD abgegeben. Ja. CD. Also DVD in dem Fall. DVD, ja. Mhm. Ja, das geht. Man wundert sich. Aber es geht. Nee, weil du gemeint hast mit Blu-ray. Ne? Ja, das ist schon irgendwie geplant. Aber das kriege ich auch zu Hause gestemmt, auf jeden Fall, den in HD zu schneiden. Also ich habe mir jetzt extra einen ganz tollen neuen Computer gekauft. Und die Kamera leicht aus, oder? Ja. Ja. Mhm. Genau, also weil, wenn man richtige Filmkameras haben möchte, die sind so teuer, das frisst dann quasi das ganze Budget. 6.000 Euro. Oder mehr, also... Nee, also gibt's jetzt von Canon, haben wir jetzt auch, letztens war ich irgendwo unterwegs, wo Film gedreht worden ist. 6.000 Euro kostet so eine Canon, neue, so eine extra super Kamera, macht saugute Bilder, kann auch gut, wenn es dunkel ist, ohne Grieseln, kann die noch saugut filmen, also Wahnsinn. Mhm. Also das wird ja alles billiger, ne? Ja, klar. Nee, aber wir werden es leihen, also weil wir halt auch so... Ende Sommer, da ist dann halt auch quasi so die Hauptdrehsaison vorbei. Da ist das Equipment dann halt auch ein bisschen preiswerter, wenn man es leiht. Ja. Und vielleicht finden wir sogar Leute, die... Also ich glaube, unser Kameramann hat auch selber eine Kamera. Ja. Und könnte eventuell auch eine zweite leihen. Also vielleicht geht das auch alles ein bisschen preiswerter. Ja, dann habt ihr zwei, das ist auch nicht schlecht. Mhm. Ist halt gut, wenn man Leute kennt, also... Ja, immer, immer. Ja, bei allem, auch wenn du Musik machst, ne? Absolut. Wenn du deine Aufnahmen machst, sparst du einen Haufen Stress mit Studio und sowas. Genau. Mhm. Apropos Aufnahmen, du spielst ja auch in der Band. Genau. In der Band 131. Mhm. Mhm. Ja, uns gibt es jetzt als Band so seit 2011. Da haben wir uns an Halloween gegründet, was eigentlich ganz gut passt. An Halloween. Ja, also für mich als Horror-Total-Nerd ist das sehr passend, finde ich. Ja, und wir haben gerade... wir haben gerade mal bisher eine EP mit 5 Liedern aufgenommen. Mhm. In letzter Zeit ein paar neue Lieder geschrieben, die wir dann, wenn es wieder genug sind, für ein Wochenende aufnahmen, dann gehen wir wieder ins Studio und machen die nächste EP fertig. In ein richtiges Studio? Kann man doch alles im Proberaum machen. Ja, aber also wir haben halt die Möglichkeit an über den Onkel von unserem Schlagzeuger, der hat halt ein kleines Studio. Also da auch wieder Connection. Genau, ja. Genau. Und das ist auch ganz schön, da kann man dann so in der Nähe von Holland übers Wochenende da kampieren und viel trinken. Also so haben, das war ganz nett auf jeden Fall beim letzten Mal. Ja, cool. Das machen wir wieder. Ja, ich habe ja auch die schon als Grindhaus da waren, habe ich auch schon was von euch gespielt und habe mich erstmal gewundert, warum 131, wie kann man sich so nennen? Weil ihr seid ja dann dadurch ja unfindbar im Internet. Ja, der erste Treffer ist irgendwie Paragraph 131. Genau, nachdem wir uns ja auch benannt haben. Ja, ja, das ist, erklär mal nochmal, ich hab's vergessen. Das ist der Paragraph für Gewalt, Verherrlichung oder Darstellung. Ich Darstellung, weiß nicht genau, ne? Was Darstellung, jetzt, ja. Was, genau. Ja. Also das ist der Paragraph, unter dem halt Filme halt verboten werden, weil sie zu gewalttätig sind. Ne? Und unter Horrorfans ist das halt eine bekannte Zahl. So. Und daher kommt halt der Bandname, weil wir halt auch so gewaltverherrlichend sind. Mhm. Ja, spielen wir mal ein Lied von euch. Ja, dann spielen wir doch Hippie-Hurenkind. Ah, machen wir das, ja. Genau. Du bist so abgrundtief hässlich. Wie du aussiehst, du Hippie-Hurenkind, schneid dir mal die Haare, zwei lange Arme scheiße sind. Oi, oi, oi, blonde Dreadlocks brennen gut. Oi, oi, oi, nieder mit der Hippie-Brut. Sie wollen Frieden, wir wollen Bier, was wollen all die Hippies hier? Sie tanzen, lachen und sie singen, wir werden sie zum Schweigen bringen. Schenkt woanders und gebt Ruhe, warum tragt ihr keine Schuhe? Weil ich Hippie scheiße finde, ich dich Hippie-Huren kennt. Öko, Öko, immer gut sein, Hippie, du musst auf der Hut sein. Happy, Hippie, Pseudopunk, lass den Parker in dem Schrank. Jesus Freaks, müsst die Fresser labern, macht die Welt nicht besser. Besser, ihr macht euch davon, für ein Hippie Freisporn. Guck mal, wie du aussiehst, du Hippie-Hurenkind. Schneid dir mal die Haare, weil lange Haare scheiße sind. Oi, oi, oi, blonde Dreadlocks brennen gut. Ein Hoch auf Charlie Manson, nieder mit der Hippie-Mut. Hippie-Hurenkind heißt das Lied. Was habt ihr euch dabei gedacht bei dem Titel? Och, das ist so spontan entstanden. Das war auch unser erstes Lied und auch irgendwie der erste Text, den ich überhaupt geschrieben habe. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Ich glaube, der Gedanke war halt einfach, das war irgendwie so real Punk, wie wir das irgendwie angegangen sind. Also im Sinne von, dass irgendwie keiner von uns so wirklich was konnte. Ja. Und dann habe ich gedacht, irgendwie ist das... Weil Hippies gibt es eigentlich ja... Also ich habe in meinem Umfeld jetzt keine Berührung damit. Sei froh. Ja. Ich wohne ja nicht in Bonn. Ja, da laufen viel zu viele von denen rum. Keine Ahnung. Ja, die Hippies, also die sind jetzt heutzutage 60 und stehen auf Esoterik und auf Homöopathie halt, ne? Ja, schrecklich, solche Leute. Ja. Ja, der Hoshi fragt mal wieder, ne? Mhm. Er fragt mal wieder, das ist ja falsches Deutsch, muss ja sagen, er fragt, oder? Ja, genau. Ja. Er fragt mal wieder, warum wird eigentlich immer auf Hippies eingedroschen? Was ist an Frieden und ökologischem Bewusstsein denn so verachtenswert? Ja, darunter hat schon jemand geantwortet, gute Frage. Ja. Ja, ist es vielleicht auch, aber ach, das hat halt irgendwie so, das ist halt ein sehr persönlicher Text, ne, der halt auf persönlichen Aversionen gegenüber Hippies irgendwie basiert. Ich weiß nicht, die gehen mir halt einfach irgendwie auf den Sack. Und Frieden ist natürlich toll und ökologisch bewusst bin ich auch. Also ich bin auch Vegetarier oder so, aber mir gehen halt diese Leute auf den Sack, die das halt so nach außen tragen. So. Du trennst wahrscheinlich auch deinen Müll, oder? Bitte? Du trennst wahrscheinlich auch deinen Müll. Was sage ich denn jetzt? Ja. Natürlich, wer tut das denn nicht? Ja, ich nicht. Ich auch nicht. Ja. Ja. Nein, also Frieden ist auf jeden Fall gut. Ja, Frieden ist gut. Das weiß man aber erst, wenn Krieg ist, ne? Denke ich mal. Oh, ich weiß das auch so zu schätzen. Also, ja. Man sieht es ja im Fernsehen. Genau. Also, wir haben jetzt... Gibt es zu dem Film noch irgendwas zu sagen? Also bald startet die diese Start Next Seite, ne? Genau. Also spenden können. Ja, du bist jetzt hier. Ich glaube, Horrorfilmpublikum gibt's wahrscheinlich Überschneidungen mit Punkrock, ne? Aber ich denke mal, das ist vielleicht eine ganz eigene Szene. Ich habe keine Ahnung, die stark vernetzt ist. Ja, also ich austausche. Genau, also ich glaube, einmal gibt es auf jeden Fall Überschneidungen mit Punkrock. Also für mich war das auch irgendwie immer eine Sache. Ja, wie mit Tattoos oder sowas halt, ne? Genau. Oder mit Hunde. Genau, also es gibt ja nicht umsonst ein ganzes Genre, Punk-Subgenre, was mit Horror zu tun hat, ne? Ach, Horrorpunk. Ja, zum Beispiel. Ah, ja. Also, und ich kann ja den Link später teilen. Also ich poste das dann halt in irgendwelchen Horrorforen und dann hoffe ich, dass dann halt auch die entsprechenden, also die richtige Zielgruppe das dann halt auch zu hören bekommt. Ne? Ja. Ja. Bin mal gespannt. Mhm. Weil da muss ja unheimlich viel Kohle rüber wachsen, ne? Weil so ein Film ist ja teuer. Ja, also wir wollen 20.000 Euro haben. Da muss man richtig viel Geld in die Hand nehmen und dann, und das verbrennt dann. Ja, das ist leider wirklich echt sehr teuer. Also. Und ich meine, wir wollen halt 20.000 Euro zusammenbekommen auf verschiedenen Wegen. Und das ist ja immer noch ein totales Mini-No-Budget. Ja, ja. Aber wir schaffen, glaube ich, trotzdem, dass wir einen guten Film bekommen. Also ich habe das mitverfolgt. Tarek, der hat ja damals den Chaos-Tage-Film gedreht und danach anschließend den Film irgendwas mit Millerntor. Mhm. Und, genau, Gegengerade war das. Genau, Gegengerade, genau. Und da wurde unwahrscheinlich viel Geld verbrannt. Natürlich ein lächerlicher Betrag gegenüber normalen Produktionen. Mhm. Aber es war trotzdem, also für so sterbliche Menschen wie unser eins, ne, könntest du da auch irgendwie ein kleines Häuschen von bauen. Ja, ja, absolut. Ja. Mhm. Und danach hockst du dann halt auf dem Stapel DVDs, die musst du dann erstmal irgendwie wegkriegen. Das habe ich vor, ja. Das ist halt auch noch Arbeit, weil die Kohle kommt ja nicht automatisch rein, wenn der Film fertig ist. Nee, also mir ist das klar, das ist ein ganzer Batzen Arbeit. Und ich denke mal auch diese Horrorgeschichte, die ist halt auch auf irgendwelchen Max Orfüls Festivals auch nicht so groß angesehen, weil die stehen ja mehr so auf so künstlerische Scheiße halt, ne? Und nicht irgendwie auf Horror. Genau, wobei ich finde ja, das ist kein Widerspruch. Also wir machen auf jeden Fall einen künstlerisch anspruchsvollen Horrorfilm. Ja. Und es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Festivals, die sich jetzt für solche Filme interessieren. Also zum Beispiel gibt es da jetzt ganz neu die Genrenale. Ich glaube, die ist jetzt ins dritte Jahr gegangen, also die nur für Genrefilme da ist. Also sprich Horror, Fantasy, Science Fiction, ja. Action. Fantasy Filmfest gibt's oder Weekend of Horrors oder Weekend of Fear. Also es gibt da halt auch wirklich Möglichkeiten, da seinen Film als Volk zu bringen. Da drücke ich hier alle Daumen. Danke. Alle zwei. Ja, das ist doch schon mal was. Ja. Also sag ich jetzt mal, einer derjenige, der jetzt extrem wenig Geld für Filme ausgibt. Mhm. Also ich frage mich dann halt immer, wie kommen die an ihre Kohle ran, ne? Ja, also weil, durch Leute wie mich, ne? Du musst jetzt mal gucken, wie es bei mir zu Hause aussieht. Ja, klar, kann ich mir nicht vorstellen, aber doch, kann ich mir ab und zu mal vorstellen. Also manchmal bin ich ja bei Leuten, die sowas haben, was so irgendwie in so eine super Kollektion, ne? Und denke ich mir auch immer, uiuiui, den möchte ich auch nicht beim Umzug helfen. Ja. Ja. Das war auch schrecklich beim letzten Mal. Ja. Okay, wir spielen jetzt noch Musik. Mhm. Was sucht ihr was aus? Da würde ich sagen, spielen wir mal von der Trostdorfer Punkband Abgang den Super Smash-Hit Anarchie und Bier. Erzähl mal was zu dem. Also das habe ich bekommen vom Thomas, der halt auch den Soundtrack für meinen Film gemacht hat. Ja. Das ist irgendeine ganz schäbige Demo von einer Trostdorfer Punkband. Ich kenne auch keinen, der da irgendwie spielt und ich kenne auch keinen Menschen, der Abgang kennt, aber dieses Lied Anarchie und Bier, das ist eigentlich so die Quintessenz von Punkrock. Von wann ist es? Ich glaube von 1980, also echt alt. Von 1980, halt jetzt wahrscheinlich dann das erste Mal Premiere im Radio, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall, genau, Weltpremiere, absolute Rarität. Ja. Anarchie und Bier. Genau, und der Pogo Radio wird ja auch im Bermuda-Funk ausgestrahlt auf 105,4 oder 89,6. Das heißt also dann über diese Ätherstrahlen wird dieses Lied ausgesendet. Und ob man jetzt ein Radioempfangsgerät hat oder nicht, diese Strahlen bewegen sich in der Luft und wo dieses Lied auch dann übertragen wird und verteilt sich dann, ob die Leute das wollen oder nicht, in ihren Köpfen. Genau. Also diese Strahlung ist ja vorhanden. Mhm. Ne, ob man das jetzt mit dem eingeschalteten Radio hört oder nicht. Also es ist eigentlich höchst gefährlich. Ja, ja. Also ich bin mir aber sicher, das passiert jetzt. Also jetzt werden wahrscheinlich Abgang endlich, das passiert jetzt. Endlich zu Ruhm kommen. Also vergesst die ganzen Chemtrails und was ich alles hier, das ist die wirkliche Gefahr. Ja, schnallt euch an, setzt euch eure Aluhüte auf, jetzt geht's ab. Yeah. Noch drum. nach denen sie streben. Sie scheißen auf die Welt. Verstehen. Ja, History, das war von 1980 die Band Abgang mit dem Lied Anarchie und Bier. Genau. Muss man mal gehört haben. Auf jeden Fall habt ihr das jetzt alle gehört. Jetzt, ich hoffe, ihr könnt danach gut schlafen. Übrigens, der Didi hat rausgefunden, wie der Film heißt, wo ich gedacht habe, das heißt Fenster zum Hof, das ist natürlich Quatsch, den ich vorher erzählt habe, wo der Typ irgendwie in diese Wohnung zieht von der Selbstmörderin. Und dann irgendwie dann auch verrückt wird und dann aus dem Fenster stürzt und dann aber nicht stirbt, sondern sich nur die Beine bricht und dann ins Treppenhaus wieder hochkrabbelt und sich nochmal rausfallen lässt. Dass dieser Film heißt, wie der Didi es erwähnt hat, jetzt Der Mieter von Roman Polanski. Und wie er findet, sehr verstörend. Finde ich auch. Also. Aber es sind so Filme, die bleiben hängen, weißt du? Die habe ich gesehen, vielleicht vor 30 Jahren. Mhm. Und ich weiß es immer noch. Ja, okay. Wobei, das Doof ist ja, bei mir ist er ja anscheinend nicht hängen geblieben. Ich habe den vielleicht vor knapp 10 Jahren gesehen. Ja. Aber ich habe einfach zu viele Filme im Kopf. Ja. Das ist meine Entschuldigung. Es ist mir aber unangenehm. Ja, macht nichts. Du bist ja nicht vorbereitet. Also bei dir bleibt das hängen, bei mir bleibt das hängen. Also wir sind ja so wie Siebe, ne? Also bei jedem Sieb bleibt was anderes hängen. Ja. Genau. Oh, wir haben wieder eine Frage. Ah ja. Hinweis, als die bösen Onkels noch offen rechts waren, haben sie in einem Song gegen Hippies aufgenommen. Haben sie einen Song gegen Hippies aufgenommen? Kann man vor diesem Hintergrund einen Song wie Hippie-Hurenkind noch ohne schlechten Gewissen singen? Ja, kurze Antwort, ja. Was habe ich da mit den bösen Onkels am Hut? Es gibt auch tausende Punkbands, die schon was gegen Hippies gesungen haben und ich kann das mit meinem Gewissen sehr gut vereinbaren. Ja, kann man auch ein schlechtes Gewissen haben, ne? Also... Und trotzdem singen. Ja, aber ich habe ein gutes Gewissen so. Und singe das. Ja. Ich finde die bösen Onkels trotzdem scheiße. Hast du ein Gewissen? Ja, zum Beispiel, wenn du Horrorfilme machst, ne? Also wenn du jetzt am Ball bleibst, ne? Und irgendwelche Kinder zufälligerweise das sehen, weil ihre Helikoptereltern unbeobachtet ihr Kind gelassen haben und die sehen es in Film. Mhm. Und dadurch jetzt verstörend werden, würdest du dann ein schlechtes Gewissen haben und sagen, ey, es tut mir jetzt aber leid, so wollte ich das nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich meine, ich weiß nicht, ob das pädagogisch jetzt richtig ist, was ich sage, aber ich bin ja eigentlich der Meinung, dass man gewisse Filme nicht zu spät im Leben sehen sollte. Mhm. Weil, wenn ich mich selber irgendwie erinnere, wenn ich früher irgendwelche Horrorfilme geguckt habe, wirklich dann so ein Kiddie-Kram wie S oder Friedhof der Kuscheltiere, es war ganz, ganz toll, wie viel Angst ich vor diesen Filmen hatte und das möchte ich nicht missen. Es gibt ja unheimlich viele Leute, die haben Angst vor Clowns, ne? Und ich gehe mal davon aus, das liegt an diesem Film Es. Weil, warum soll man Angst vor dem Clown haben? Also, wir haben wirklich Angst vor Clowns. Also, diese Clownophobie hat wirklich stark zugenommen. Ja, weißt du, woran das liegt? Nee. Also, was ich glaube, also, es gibt ja einen sehr bekannten. Meinst du nicht an dem Es, an diesem An dem Film? Ja, aber ich glaube, dass Stephen King sich, was den Clown angeht, halt orientiert hat an John Wayne Gacy, so einem bekannten Serienkiller, der halt auch als Clown gearbeitet hat. Aber wenn ich das nicht weiß, wissen dann die Leute, die clownophob sind und jetzt heute 14, 15 Jahre alt sind, woher kennen die den Typ? Gute Frage, aber vielleicht ist das so der erste große, bekannte, böse Clown der Geschichte und davon abgehend wurden dann viele weitere böse Clowns irgendwie kreiert. Aha. Und heute ist vielleicht das Bild des Clowns nicht mehr so rein, wie das vielleicht früher mal war. Ich weiß es aber nicht, vielleicht hatten die Leute 1900 ja auch schon Angst vor Clowns. Also Kinder bestimmt. Nee. Also zu meiner Zeit, und ich bin jetzt auch schon sehr alt, war der Clown so ein Zirkusclown halt und da gab es überhaupt nichts, außer dass er vielleicht irgendwie langweilig war, im schlimmsten Falle, aber er war nicht angsteinflößend. Mhm. Ja, ja. So ist das halt bei den Phobien, ne? Also, ja. Das kann ja auch nicht jeder meine Hippie-Phobie nachvollziehen. Ah, der Horsche schreibt wieder, als Kohlrophobie, also nicht Clownophobie, sondern Kohlrophobie, wird die krankhafte Angst vor Clowns bezeichnet. Ja, okay. Ja, und die gibt es halt wirklich. Und ich habe irgendwie festgestellt, es gibt immer mehr Leute, also gerade jüngere Leute, die diese Problematik haben. Ne? Verstehe ich nicht. Ja, also ich würde mir da eine bessere Phobie aussuchen. Ja, auf jeden Fall. Weil Clowns sind ja jetzt auch nicht so im Leben so integriert. Ne? Also wer geht heutzutage noch in Zirkus? Ja, also ich finde die meisten Zirkus so scheiße aufgrund der Tierveranstaltungen da. Das ist aber auch neu. Ne? Früher hat sich keine Sau dafür interessiert. Ne? Mhm. Ja, ist ja gut, dass das da ein Bewusstsein für gibt. Ne? Ja. Okay, wir machen weiter mit einer Band. Spielen wir das letzte Lied? Jetzt sollen wir jetzt wirklich in 4 auf 4 spielen? Ja, eigentlich. Oder was wolltest du hören? Von eurer Band, oder? Ja, spielen wir noch ein Lied von unserer Band natürlich. Ja, auch kurz und knackig. Entschuldigung, Thomas. Ja, du und ich. Genau. Ja, das war's. Schön, schön kurz. Ja. Yeah. Ja, und ohne irgendwelche Gitarrensolis, irgendwelche Nervenden. Ja, die kriegen wir auch so nicht hin, glaube ich. Ja, es muss auch nicht sein. Ne? Ja, das war auch schon wieder hier. Wir sind ja schon fast zu Ende hier. Im Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 18.3. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder ihr seid gerade live bei punkrockers-radio.de. Und neben mir sitzt der Moritz, der sein Filmprojekt vorgestellt hat. Genau. Mit dem Titel Thief. Ist das ein Arbeitstitel oder wird der Film so heißen? Wahrscheinlich wird der Film so heißen. Ich habe allerdings gesehen, dass es auch noch ein, zwei andere Filme gibt, die diesen Titel haben. Da muss man vorher mal googeln, ne? Ja, aber ja. Das kann man irgendwie mit einem netten Subtitel irgendwie umgehen. Ne? Da lasse ich mir vielleicht noch was einfallen. Vielleicht heißt der dann irgendwie auch... Warum Thief? Ich meine, Thief ist ja irgendwie, es heißt Dieb, aber ist ja Englisch. Mhm. Der Film, hast du schon mal so international geplant oder wie? Nö, aber irgendwie ist das klangvoller, finde ich, als Dieb. So, und der Titel ist halt sehr passend, weil es halt, ja, ich will nicht spoilern. Ja, ja, klar nicht. Aber der Titel hat auf jeden Fall einen Bezug zur Story. Okay. Und merkt man dann am Schluss dann, dass der in Bonn gedreht worden ist, oder? Ja, es gibt jetzt nicht so viele Außenaufnahmen, aber die Außenaufnahmen, die werden auf jeden Fall sehr, die werden mitten in Bonn irgendwie gedreht und also da rein im Hintergrund. Genau. Ja. Das muss sein. Okay. Das war wieder, ja, ich habe es schon gesagt, habe ich schon, dann spielen wir noch was. Spielen wir von In 4 auf 4. Genau. Von der Band, die seit, glaube ich, 1988 existiert, ne? Ja, die gibt es schon was länger auf jeden Fall. Ja, ich wohne seit 5 Jahren in Köln und habe die Band noch nie gehört vorher. Ja, ich glaube, die waren zwischendurch auch nicht besonders aktiv. Ne? Aktiv. Also ja, ich glaube, ja, die gab es mal und dann gab es eine Ewigkeit nicht und die haben sich, glaube ich, vor ein paar Jahren, 5 Jahren oder sowas, dann wieder zusammengetan. Ja, ich glaube, das Lied ist, glaube ich, von 2012, oder? Mal gucken. Von 2013 ist das. Mhm. Das heißt My War. Ja, das können wir jetzt laufen lassen. Genau. Aber wir können noch ein bisschen erzählen, weil sonst reicht es nicht. Ja, dann sage ich doch nochmal, also für alle, die sich jetzt irgendwie interessieren für das Filmprojekt Thief, sollen einfach mal auf Facebook nach Thief suchen und das Crowdfunding-Projekt, das geht in circa 2-2,5 Wochen online und ich würde mich halt total freuen, wenn viele Leute das supporten, weil ja, das ist wirklich ein Projekt mit viel Herzblut. Und ja, so, und ihr könnt auch mitmachen, ne? Genau, also bitte Support. Support ja. Or die ist ja, unser Motto. Genau. Tja, da sage ich mal tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. Barbarians, I'm always ready to get beat. So what's the destroy? What's the limit?